So ein geiles Publikum, Leute. Zugabe! Zugabe! Zugabe! Zugabe! Zugabe! Zugabe! Scheiße, Scheiße. Wir haben alle Lieder gebracht. Das ist doch nur noch Glück.